so wirst du geboren in eine Welt ohne Wahl. Zu nichts außer Koren, außer Ängsten und der Qual. Was man dir hier bietet, nenne ich Brot und Spiele. Nur umgeben von Miete, ohne echte Lebensziele. Der Marsch der Verlierer, die Rache der Verdammte, das Lied vergessener Krieger, der Schrei der Gebrannten. Wer von Liebe tönt, kann sie nicht mal deuten. Wer sich daran gewöhnt, ist verdammt, sie zu leugnen. Es gibt nur einen Weg, Schritt vorwärts in den Tod. Der Weg zurück ist versperrt, niemand von uns wird verschont. Der Marsch der Verlierer, die Rache der Verdammte, das Lied vergessener Krieger, der Schrei der Gebrannten. Der Gebrannte, Marsch der Verlierer.